1. Paulus, ein Apostel von Christus Jesus durch den ausdrücklichen Auftrag Gottes, unseres Retters, und Christus Jesus, der unsere einzige Hoffnung ist. 2. An Timotheus, mein Rechtmessages kind im Glauben, ICH wunsch dir nade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. 3. Why ICH dich bereits bei meiner Abreisnach Macedonien bat, sollst du in Ephesus bleiben, m bestimmten Personen anzuweisen, kein Lehren zu verbreiten, die von der Wahrheit abweichen. Für sie sollen sich nicht mit Legenden und endlosen Stammbäumen beschäftigen, die dies le diglich nutzlos Spekulation in Forden, anstatt dem gottlichen Heilsplan zu dienen, der auf dem Glauben basiert. 5. Das eigentliche Ziel dieser Anweisung ist die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben hervorgeht. 6. Einige Menschen haben die Ziel jedoch aus den Augen verloren und sich stattdessen leerem Geschwatz zugewandt, das keinen geistlichen Nutzen bringt. 7. Sie bin sprechen für sich, Lehrer des Gesetzes zu sein, obwohl sie weder ihr eigenen Wort noch die them en verstehen, über die sie so selbst sicher behauptungen aufstellen. 8. Wir sind uns jedoch bewusst, dass das Gesetzen sich gut ist, woraus gesetzt, man wendet es in einer weiseren, die seinem eigentlichen Zweck entspricht. 9. Dabei muss man berücksichtigen, dass das Gesetz nicht für diegenigen bestimmt ist, die gerecht handeln, sondern für gesetzlos, ungehorsam, gottlos und sunder, denen nichts heilig ist. 10. Es richtet sich gegen sexual unmoralisch, Menschenhandler, Lugner, meineidig und als ander, was der gesunden Lehr und der moralischen Verantwortung widerspricht. 11. Dies Lehr entspricht dem Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit dessen Verkündigung ICH persönlich betraut wird. 12. ICH bin Christus Jesus, unserem Herrn, dankbar, dass mir die Notige Kraft verliehen und mich für vertrauenswürdig erachtet hat, indem mich in seinen Dienst stellte. 13. Früher war ICH ein Gottslasterer, ein Verfolger und ein gewalttätiger Mensch, dennoch wurde mir Barmherzigkeit zuteil, weil ICH in meinem Unglauben nicht wusste, was ICH tat. 14. Deinade unseres Herrn hat sich jedoch als Überaus reiherwiesen und mir den Glauben so die Liebe geschenkt, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus zu finden sind. 15. Es ist ein absolut zuverlässiges Wort, das voll Anerkennung verdient, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, m sunder zu retten, von denen ICH der Schlimmste bin. 16. Gerade die Schalb word mir Barmherzigkeit erwiesen, damit Jesus Christus und mir als erstem sein Gauns jedeld beispielhaft sagen konnte für all, die künftigen in Glauben werden. 17. Dem Uigen König, dem Unverganglichen, Unsichtbaren und Alleinigen Gott, Geburen Ehre und Herrlichkeit für immer und Ewig. Amen. 18. Dicen Auftrag Vertro ICH Dirn, mein Sohn Timotheus, in Uberi in Stimming mit den prophetischen Worten, die früher über dich gesprochen Worden, damit du durch sie den Guten Kampf first. 19. Beware dir dabei den Glauben und ein Reiners Gewissen, den einig haben a Gewissen missaktet und de durch im Glauben Schiffbruch erlitten. 20. Zu ihnen gehören Hymenos und Alexander, die ICH dem Satan übergeben habe, damit sie durch dies Konsequenz lernen, Gott nicht lange zu lasten.